aufeinander zugekommen. Wie Meer und Himmel, die der Sturmwind jagt. In ihrer Brandung sind sie hingeschwommen und haben nicht nach Ort und Zeit gefragt. Sie waren ganz in ihrem Kuss vergangen, so dass der eine auch der andere war. Sie war in ihm und er in ihr gefangen. Sie wurden eine Haut, ein Herz, ein Haar. Sind Meer und Himmel weiter still und kalt.